Die französisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft setzte am 14. Juli ins Internet einen Artikel gegen die USA und Südkorea, der sich unter dem Vorwand der Drohung Nordkoreas mit Atomwaffen und Raketen für Einführung von THAAD entschieden haben. Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologische Studiengruppe gaben am 12. Juli eine gemeinsame Erklärung gegen die USA ab, die Atomkriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel heraufbeschwören.